Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Donnerstagnacht, die Nacht von Donnerstag auf Freitag, immer eine Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt, mein Kind wird sterben. Wenn ihr als Eltern betroffen seid und ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Unser Thema, mein Kind wird sterben. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Marion und Marion ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Marion. Hallo, Domian. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet, was ein sehr schweres und sehr trauriges Thema ist. Ja, das stimmt. Du bist betroffen. Ja. Erzähl mal. Also mein 15-jähriger Sohn, also seit 2 Wochen ist er 15, ist am 25. Oktober an einer starken Magen-Darm-Grippe erkrankt, sage ich jetzt mal. Und der Arzt hat dann ganz normale Tropfen gegeben, das ist nicht weggegangen und einen Tag später bin ich wieder zum Arzt. Und dann hat er gesagt, na dann gehen wir ihm mal einen Tag ins Krankenhaus, damit er nicht so viel Flüssigkeit verliert. Und dann war ich froh, dass er im Krankenhaus war, dass ihm geholfen wurde, dass ich ihn in sicheren Händen wusste. Und am nächsten Morgen saß ich hier, wollte ihn dann eigentlich am frühen Vormittag wieder abholen und kriegte um 5:08 Uhr, ich weiß es noch ganz genau, einen Telefonanruf. Und da war der Chefarzt dran von dem Klinikum, wo ich hier wohne. Mhm. Und der sagte, in wie vielen Minuten ich im Krankenhaus sein könnte. Meinem Sohn würde es ganz schlecht gehen und ich sollte nicht selber ins Krankenhaus fahren. Und als ich dann da ankam, 10 Minuten später, also da lag er schon komatös und nicht mehr ansprechbar. Und man sagte mir, er hätte eine Gehirnblutung. Und dann ist er mit dem Hubschrauber dann ins Kieler Uniklinikum, in die Neurochirurgie gekommen. Lieber Gott, und es fing an mit einer Magen-Darm-Verstimmung, mit genau. Was ganz Harmlosem. Ganz harmlos. Niemand hat mit irgendeinem so schweren Zwischenfall gerechnet. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein. Er kam dann in ein Klinikum? Der ist dann in die Neurochirurgie gekommen. Mhm. Daraufhin hat man seinen Kopf untersucht. Mhm. Und da hat man festgestellt, dass er eine Gehirnblutung hat. Hat er denn diese Magenerkrankung, gab es da einen Zusammenhang oder war das einfach ein Das ist dadurch, dass das Blut sich im Gehirn breit macht, also kommt es dann es ist ganz typisch zu Übelkeit, dass man sich also immer übergibt, immer weiter übergibt, bis man also eigentlich gar nicht mehr sich übergeben kann, aber man übergibt sich immer weiter und dann richtig Galle, sagt man, wenn man spuckt, dann richtig Galle. Ja. Ja. Jetzt weiß ich das, ja. Ja. So, was haben die weiteren Untersuchungen dann ergeben? Der Witz war, er ist dann auf Intensivstation gekommen, man hat ihm Cortison gegeben, die Blutung ging zurück, die halbseitige Lähmung auch, Marvin konnte auch wieder, er hatte immer Doppelbilder, die gingen dann auch weg und nach circa 10 Tagen wurde er dann entlassen. Ja. Ohne, also er war praktisch das gleiche Kind wie vorher. Er sollte dann 4 Wochen später nochmal zu einem MRT, sagt man, kommen, also Kopfuntersuchung. Und allerdings, er sollte keinen Sport machen. Er ist dann nach einer Woche später auch wieder zur Schule gegangen, ganz normal. Ja. Und wir sind dann 4 Wochen später zu dieser weiteren Untersuchung gegangen. Dabei hat man festgestellt, dass er eine noch größere Blutung hatte im Gehirn. Und ohne Nebenwirkungen von ihm, nichts. Also es war also ganz... Also in der Zwischenzeit, während er wieder zu Hause war nochmal eine Blutung aufgetreten. Die noch größer ist, genau. Was war die Ursache dieser Blutung? Die Ursache war die, das konnte sich auch niemand erklären. Ich habe auch eben noch den Bericht gelesen von dieser Einweisung und von diesem Bericht dann, den wir mitgekriegt haben. Es war nichts ersichtlich, trotz ganz vielen Untersuchungen. Und der Endeffekt, man hat das Gehirn aufgemacht dann. Also der Professor sagte, also es geht nicht, wir müssen da jetzt reingucken, was die Ursache ist. Es kann ja auch nur eine Zyste sein oder was weiß ich, was wir uns alles erzählt haben. Und das Endeffekt war, dass also praktisch mittendrin, das sieht man so auf dem Computerbild dann, ein Tumor war. Den hat man dann entfernt. Danach wird dann die Untersuchung, was es für ein Tumor ist. Und wie groß war der Tumor? So circa 2 Zentimeter. Ja. Und der hat es letztendlich ausgelöst. Der hat das alles ausgelöst. Der hat also diesen Raum gebraucht und daraufhin wurde dann die Blutung von ihm gemacht. Ja. Das alles war im Herbst letzten Jahres. Also operiert, die OP selber, wo der Tumor entfernt worden ist, war am Freitag, den 13. Dezember. Mhm, ja, also Herbst, Winter letzten Jahres. Genau. Wie geht es deinem Sohn heute? Es geht ihm heute so, dass wir nach 7 OPs und was das ist, Bestrahlung und Chemo und was wir alles, was wir gemacht haben, auf ein kleines Wunder hoffen, weil er das diese Chemo nicht vertragen hat und wir wollen... Also er ist 7-mal operiert worden? Er ist 7-mal. 7-mal am Gehirn operiert worden? Nein, nur 5-mal am Gehirn, also nur in Anführungszeichen. Naja, nur in Anführungszeichen. Ja, ja. Und die anderen beiden Male? Wurde er einmal, musste sofort gehandelt werden, da ging es ihm von einem auf den anderen Tag ganz schlecht und da musste eine Chemo eingeleitet werden. Mhm. Und dazu braucht er aber einen anderen Eingang, also nicht einfach so durch den Arm. Achso. Und das wurde dann zum Herzen gelegt. Und dann eine Woche später nochmal einen richtigen, also so, dass er auch über ein Jahr dann da bleiben kann. Ja. Diese 5-maligen Operationen am Gehirn, ist das so zu verstehen, dass dann immer wieder etwas nachgewachsen war? Nein, das war so, dass der Tumor total entfernt worden ist, also soweit man diesen Tumor entfernen kann, so steht es auch im Bericht, also so sagen wir mal so zu 95%. Und das war so, dass dieser Tumor an der Stelle saß, wo das Gehirnwasser abfließt. Das Nervenwasser muss ja abfließen, bleibt, sonst staut sich das und man sieht das sofort an den Pupillen. Und das waren die Eingriffe, die dann... Also mein Sohn hat jetzt das so, dass sein Gehirnwasser nur durch kleine Schläuche abfließt. Innerhalb des Körpers? Innerhalb des Körpers, also sie sind am Kopf gelegt worden, unter der Haut entlang, was in den Bauchraum abfließt. Jetzt hast du dich gemeldet zu unserem traurigen Thema, mein Kind wird sterben. Ja. Es hörte sich jetzt gerade so zwischenzeitlich an, als könnte man so Hoffnung... Überhaupt nicht. Kann man nicht. Nein. Warum nicht? Weil dieser Tumor das bösartigste Monster überhaupt ist. Und im Gehirn ist es nicht so wie ein Bein, das man amputieren kann. Mhm. Sondern wenn man da ein Stück vom Gehirn rausnimmt, dann... Bis heute ist aber kein neuer Tumor aufgetreten. Doch. Es ist so, dass dieser Tumor, da wo der alte war, nichts mehr ist, aber das ganze Gehirn ansonsten jetzt vom Tumor befallen ist. Gehirn. Das ganze Gehirn? Das ganze Gehirn bis runter zum Hirnstamm. Und alle Chemotherapien, alle Bestrahlungen haben alles, nichts? Ja, es kommt ja immer auf den Menschen selber an. Also jeder verträgt es ja auch anders. Also er kriegt jetzt eine Chemo. Wir machen jetzt mittlerweile auch seit 2 Wochen alles zu Hause. Er kriegt auch Ernährung zu Hause, weil er nicht essen mag, trotz hohem Cortison. Und also wir sind Tag und Nacht mit ihm beschäftigt, mit Spritzen geben und alles. Hat er Schmerzen? Nein. Nein, das nicht. Das hat er nicht, nein. Ja. Wie viel Zeit hat man eurem Kind gegeben noch? Ja, kann man da was sagen? Also als ich das letzte Mal mit dem Oberarzt gesprochen habe, hat er gesagt, das kann sich jede Sekunde ändern. Jede Sekunde. Und ich merke es auch daran, dass er immer schwächer wird. In welchem Zustand ist er denn im Moment, ganz aktuell, heute noch? Also heute war so, also er ist so, sonst super sportlich zum Beispiel und immer Fußball und heute mussten wir ihn wirklich zwingen, das hört sich jetzt schrecklich an, aber wir mussten ihn zu seinem Glück zwingen, weil wir hatten von Wünsch dir was 2 WM-Karten geschenkt bekommen und er wollte eigentlich gar nicht hin. Also er wollte lieber in seinem Bett bleiben und nur schlafen. Also er will eigentlich nur schlafen. Was ja schon viel aussagt. Ja, und wir haben ihn dann so halbwegs gezwungen und dass er dann, ja, und dann sind wir hin und dann hat er wenigstens eine halbe Stunde was von dem Italien gegen Tschechoslowakei gesehen. In Hamburg. Genau, aber er hat es danach sofort wieder vergessen. Er hat ja kein Kurzzeitgedächtnis mehr, seitdem er diese OP hatte. Das heißt, ihr müsst quasi stündlich mit dem Tod rechnen. Ja. Es kann aber auch sein, dass sich das schon noch eine Weile so... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate nicht. Also nicht. Monate war es eigentlich, wenn er diese Chemo gekriegt hätte, die ihn vertragen hätte. Jetzt kriegt er nur eine Chemo, um es zu lindern. Der Junge ist 15 Jahre alt, ist er nun voll ansprechbar. Weiß er um den ausweglosen Zustand seiner... Nein. Also wenn er weiß auch noch nicht mal, wie lange er schon krank ist oder so. Gar nichts. Fragt er danach? Am Anfang ja, da hat er auch immer gefragt, wann muss ich wieder in die Schule, weil ihn das doch stutzig macht, dass seine Brüder immer in die Schule gehen und er nicht, aber mittlerweile nicht mehr, nein. Es ist auch nie so eine Frage gefallen, Mama, muss sie sterben oder sowas? Nein. Also wenn es ihm ganz schlecht geht, wenn er schon mal spucken muss, das ist das Schlimmste für ihn, also sich übergeben muss, das heißt ja wie nichts anderes, weil er das schon so oft machen musste, durch diesen Tumor halt. Also dann haben wir richtig Panik hier. Also dann habe ich auch so eine Spezialtablette und dass ich ihn dann runterkriege. Ja. So. Wie geht eure Familie damit um, dass der Junge bald nicht mehr bei euch sein wird? Oh, ganz schrecklich. Das ist so so, dass ich auch noch geschieden bin. Mhm. Und mein Ex-Mann, also wir sind eigentlich Kölner, ja. Das ist das Witzige noch. Und ich wohne aber jetzt mit meinem neuen Mann in Schleswig-Holstein und ja. den drei Kindern. Ja. Und mein Ex-Mann wohnt in Baden-Baden. Oh, das ist so, mein Ex-Mann wohnt jetzt auch hier. Wegen der Krankheit? Wegen der Krankheit, das heißt, damit er dem Junge nahe sein kann. Genau. Mhm. Also wir sind jetzt praktisch eine große Familie. Mhm. Also wir sind jetzt hier drei Kinder und... Ich könnte mir vorstellen, wenn man in so einem hochakuten Krankheitsfall steckt, und ja. da steckt er ja alle drin, und du ja. wahrscheinlich am nächsten, weil du ja. musst ja alles managen, du musst die Tabletten, du musst ja. die Versorgung machen, du musst die mit den Ärzten das alles organisieren, dass man da so ja in Anspruch genommen ist von ja. diesem kranken Management, sage ich mal, mhm. dass du vielleicht noch gar nicht so ganz diese schlimmen Gedanken an dich herankommen gelassen hast. Es gibt Tage, da sitze ich wirklich nur in meinem Garten und bin am Heulen. Mhm. Und dann gibt es Tage, da bin ich wirklich, oder zwei, drei Tage hintereinander, da bin ich ganz tough, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann sagen auch immer, boah, du bist doch sowieso diejenige, die so tapfer ist und so viel Kraft hat. Aber dann habe ich wirklich mal einen Tag, da darf man mich nicht ansprechen. Aber ich habe das jetzt auch so verstanden, so wie du das jetzt auch sehr sachlich ja. und klar erzählt hast, dass du dich mit dem unwiederbringlichen abgefunden hast. Das abgefunden also würde ich nicht sagen. Nein, also ich hoffe immer noch auf ein Wunder. Mhm. Ich weiß, das ist als Mutter oder ich weiß es nicht, das ist einfach so. Mhm. Also ich hoffe da, ich habe schon so viel gelesen und also ich hoffe da immer noch auf ein Wunder. Also ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn das nicht ist, dann weiß ich nicht. Wie alt sind die Geschwister? Der Große ist 18 und der Kleine wird jetzt erst 8. Wie gehen die damit um? Ja, das ist schwierig. Also der Große zieht sich so ein bisschen Schule, also er ist sehr gut in der Schule und kümmert sich so mehr um Schule und um nun auch sportlich und so. Und der Kleine kriegt das nicht so mit. Ja, also den lassen wir so ein bisschen außen vor, ja. dass er da nicht so mit involviert wird. Und selbst die Klassenlehrerin hat gesagt, dass er also ganz locker und so und sagt immer, erzählt immer, wie es seinem Bruder geht und so, dass er auf jeden Fall zu Hause ist, das ist wichtig. Weil wir öfters ja auch im Krankenhaus zwischendurch sind. Ja, nun hast du diesen Leidensweg deines Jungen hautnah und Tag für Tag und Minute für Minute mitgemacht. Du kannst deinen Zustand genauestens beobachten und kriegst es mit. Gibt es Momente, wo du denkst, es wäre eine Lösung für ihn, wenn er sterben würde? Also im Moment noch nicht, weil er auch keine Schmerzen hat. Mhm. Also momentan würde ich ihm gerne noch so ein paar Wünsche erfüllen. Zum Beispiel? Ja, so, er wird gerne so mal, aber das, so länger mal unterwegs sein am Wasser oder am Meer oder irgendwie so. Könnt ihr das nicht arrangieren? Ihr wohnt ja nicht so weit weg vom Meer. Ja, aber dann, ich muss ihm morgens Infusion legen, mittags Infusion legen und abends Infusion legen. Das ist schwierig. Und dann haben wir schon überlegt, dann so ein Wohnmobil zu arrangieren oder so, aber das müssen wir jetzt noch gucken, ob uns da irgendeiner entgegenkommt, sag ich jetzt mal, weil das Geld natürlich auch noch eine ganz große Rolle spielt in dieser ganzen Situation. Ja. Sprichst du mit deinem Mann, mit deinem Partner sehr viel darüber oder ist das eher ein Tabu, über das Ende des Kindes zu sprechen, meine ich? Teilweise. Also ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn dieser Tag X wirklich kommt, wie es dann irgendwie aussieht, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so vorhersehen. Nee. Im Moment geht es darum, das Beste für den Jungen zu arrangieren. Ja. Es geht darum zu hoffen. Ja. Du sagst, die Hoffnung stirbt zuletzt, das stimmt ja auch. Und alles, was dann kommt, das wird sich fügen. Genau. Das wird sich fügen. Also es kann das große schwarze Loch kommen, dass ich erstmal wirklich, letztens habe ich mir überlegt, da ging es ihm ganz schlecht und da ist dieses Ende nah für einen. Dann sieht man das so. Mhm. Und da ging es mir dann auch ganz schlecht. Ja, ja. Und jetzt hat er wieder zwei Tage, da ging es ihm was besser. Für uns besser. Also andere würden sagen, oh Gott. Ja, und aber wenn man das schon so lange mitmacht, dann sieht man, da geht es ihm etwas besser. Und dann ging es mir dann auch besser. Ja, natürlich, ja. Das ist also ganz merkwürdig. Liebe Marion, ich wünsche, dass dein Junge keine Schmerzen hat. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dass er vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Wunsch, den er hat, dass ihr ihn erfüllen könnt für den Jungen. Ja, das finde ich auch. Alles Gute von ganzem Herzen. Gut. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Ja, kann ich gerne machen. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, die Anja ruft dich zurück. Und ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Jungen alles Gute, alles Liebe dieser Welt. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet über unser heutiges Thema, mein Kind wird sterben. Oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Markus. Und Markus ist 39 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Du hast auch ein schwer krankes Kind? Ja, mein Sohn. Was ist mit deinem Sohn? Erzähl. Mit meinem Sohn ist was ganz Schlimmes passiert. Ich habe ihn aufgefunden. Ich bin alleinerziehend. Mhm. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 18 geworden. 18, mhm. Und er hat sich erhängt oder hat versucht, sich zu erhängen. Wann war das? Das war jetzt am Montag. Am Montag? Mhm. Ja. Du hast ihn aufgefunden, wo? Ich habe ihn in unserer Wohnung aufgefunden. Ich wohne mit meinem Sohn zusammen. Mhm. Bin alleinerziehend, mhm, geschieden von meiner Frau. Mhm. Und mein Sohn ist Volksschüler, mhm, und hat eine Lehre gemacht bei einem Handelsunternehmen, mhm, an einer Supermarktkette, mhm, ist dann nach einem Monat rausgeflogen, ja, hat eine Freundin, hat sie, ja, Rita heißt sie, mhm, und wie ich nach Hause kam, das war so um 19 Uhr abends, mhm, finde ich meinen Sohn erhängt vor. In eure Wohnung, in einem ja, Zimmer? Ja. Ich habe natürlich sofort alles genommen. Also das war, wollen wir mal sagen, nicht mehr mit dem Verstand zu erklären. Das war nur noch Reflex. Hat er sich an der Decke erhängt? Oder nein, es gibt ein Sportgerät. Mhm. Daran hat er es gemacht. Ja. Mhm. Mit einem Schiffstau oder einem Seil. Das ist, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Und ich habe ihn da sofort abgehängt, mhm, hat sofort den Notarzt geholt. Mhm. Er liegt jetzt im Krankenhaus. Mhm. Und es sind Untersuchungen gemacht worden von dem Gehirn, von der Gehirnaktivität. Ja. Das ist der springende Punkt, weswegen ich anrufe. Mhm. Seine Gehirnaktivität ist, haben mir die Ärzte gesagt, im Moment so, hat man mir offenbart, mhm, und gesagt, dass er, wenn er überleben sollte, morgen oder übermorgen, wenn er dann noch leben sollte, mhm, dass er nie wieder so sein wird wie vorher. Mhm. Also im Moment liegt er im Koma. Ja, im nächsten, mhm, künstlichen Koma erhalten, ja. Und also in einer hochlebensbedrohlichen Lage ist er. Ja. Das kann sein, dass er stündlich verstirbt. Haben die Ärzte gesagt, wie lange es sich so hinziehen müsste, bis er über den Berg ist? Man hat mir gesagt, er ist 18 Jahre alt und er ist ein sehr junger Mensch. Mhm. Und das heißt, dass man... Man verspricht keine Wunder. Mhm. Ja, das sind so Aussagen. Das heißt so, naja, er ist stark, aber... Ja, aber die Organaktivitäten, die sind alle bestens, mhm, ja. Also, Blutwerte, als wenn er gesund wäre. Mhm. Es ist so, aber halt diese Diagnose ist ich will mal sagen, mehr macht sich ein Tor zur Hölle auf. Ja, ich verstehe. Das heißt, entweder wird ein Junge tot sein, ja, oder er wird ein schwerstbehinderter Mensch werden. Ja, und ich habe jetzt die Hoffnung, dass der halbwegs so ist, dass er wieder ein Leben, mhm, das Leben weiterleben, mhm, kann. Mhm. Trotz dieser Niederlage mit der Lehre. Ja, ich wollte gerade fragen, meinst du, das ist ja der Hauptgrund gewesen? Oder gab ich glaube ja, weil mit seiner Freundin ist nichts. Die bei uns, wir kommen sehr gut aus. Kommt sehr gut aus. Mhm. Ich habe ihr auch einen Nachhilfelehrer engagiert. Ich habe ihm angeboten, machst du die 10. Klasse, machst du die Realschulreife, mhm, oder machst du das? Ich habe ihn entscheiden lassen. Er möchte gern diese Einzelhandelskaufmannslehre, ja, machen. Also zwischen euch ein gutes Verhältnis? Ja, ja, das kann man sagen. Und du machst dir da auch keinerlei Vorwürfe, dass es zwischen euch irgendwie... Nein, da war gar nichts. Da war kein Streit, ja, oder so. Hat er denn irgendeinen Zettel hinterlassen, irgendeinen Brief? Gar nichts. Mhm. Ist er denn früher auch eher so ein labiler Typ, der mal schnell irgendwie was ganz Verrücktes macht? Oder ist das für dich jetzt auch in seinem Verhalten äußerst schockierend, dass er so drastisch etwas unternommen hat? Ja, also das ich gar nicht mit klarkomme. Er hatte also ich möchte sagen, homophile Äußerungen gemacht. Mhm. Seine Freundin abgewiesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund ist. Wir haben auch mit Verwandten, mit der Schwägerin, haben wir geguckt in seinem Zimmer und haben da auch, ich will mal sagen, so Monatshefte gefunden. Schwule Monatshefte? Ja, mhm. Ja. Hat er, wie hast du das denn bemerkt, dass er in die Richtung vielleicht tendiert? Gar nicht, absolut. Nee, aber du sagst es ja, ihr hättet so gedacht, dass er homophile Neigung. Habt ihr das früher schon gedacht? Das haben wir erst entdeckt, gestern am Mittwoch. Ach so. Ja, es kann natürlich sein, dass ihm das in große Konflikte innerlich gestürzt hat. Ich glaube auch nicht, dass er, weil er bei dieser Firma angeeckt ist und quasi herausgeflogen ist. Ich glaube nicht, dass das ein Punkt ist, sondern es ist wahrscheinlich eine Verkettung. Mhm. Es sind viele Gründe. Hast du seiner Freundin davon erzählt, dass ihr das... Wir wissen alles. Wir haben uns alle zusammengesetzt im Wohnzimmer. Ja. War sie schockiert, dass ihr das gefunden habt, sowas? Wir sind fix und fertig, Domian. Mhm. Mhm. Hat sie denn irgendwas gesagt, dass in der Beziehung auch vielleicht das nicht gerade in puncto Sexualität eher gebremst gelaufen ist? Also da habe ich mich als Vater so gar nicht reingemischt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht der leibliche Vater, sondern ich bin der Stiefvater, ich bin also geschieden von meiner Frau, mhm. habe aber das Sorgerecht bekommen. Mhm. Es ist der Sohn meiner Frau sozusagen. Also meine Frage gerade bezüglich der Sexualität, meinte ich jetzt, nachdem die Freundin das weiß, hat sie jetzt in den letzten Tagen mal zu dir was gesagt, ja stimmt, er ist da etwas zurückhaltend oder so? Die ist also fertig und am Heulen und sagt gar nichts. Mhm. Du hast gesagt, wir haben uns so zusammengesetzt und haben gesprochen. Wer ist wir? Also meine Schwägerin, mein Bruder. Mhm. Kümmert sich die leibliche Mutter auch darum, um den Fall jetzt? Ja, selbstverständlich. Die war gestern Abend waren wir noch hier. Ja. Die ist aber jetzt nicht mehr hier, die ist halt zu ihrer Mutter gefahren. Ich höre das ja auch. Du stehst ja, und das ist ja auch völlig klar und normal, komplett unter Schock noch. Das ja, ist, sicher. Es ist vor allen Dingen, man befindet sich in einer Schwebe, Domian. Mhm. Man befindet sich in einem Schwebezustand. Mhm. Mhm. Wie bist du jetzt jeden Tag im Krankenhaus viel bei ihm gewesen? Ja, also ich war jetzt den ganzen Tag ich hab ja noch einen Beruf, habe ich jetzt zurückgetreten, war von 12.30 Uhr mittags bis 19.30 Uhr. Mhm. Bis kurz vor 20 Uhr bin ich dann gegangen. Man kann nicht reden, man kann nicht sagen, er liegt auf der Intensivstation. Und man sitzt nur da. Und man sitzt nur da und guckt und hofft. Wenn man da so lange sitzt, dann gehen einem ja 100.000 Gedanken durch den Kopf. Oh ja, Millionen. Millionen Gedanken durch den Kopf. Gab es auch den Gedanken, dass du gedacht hast, vielleicht wäre es für ihn eine Gnade, wenn er sterben könnte? Das ist ja gerade die Hoffnung, dass ich ihn, wollen wir mal sagen, zurückgewinne, dass wir ihn zurückgewinnen. Natürlich. Ich frage mich, ob es diesen... Es gibt ja auch Gehirnareale, die, wollen wir mal sagen, wieder reaktiviert werden. Also ich sitze jetzt da und habe eigentlich nur noch Hoffnung auf ein Wunder. So kann ich das ausdrücken, ja? Es gibt ja immer wieder in der Presse Geschichten zu lesen, wo Menschen so schwer und tief im Koma lagen und alle Ärzte gesagt haben, nein, das wird nichts mehr und das ist alles irreparabel und sie dann doch aufgewacht sind und doch wieder ein annähernd normales Leben haben führen können. Deine Worte in Gottes Gehörgang, hoffentlich ist das so. Ich meine, was bleibt einem anders übrig, als jetzt diese Hoffnung auszusprechen? Und immer nur an diese Hoffnung zu denken. Ja. Nur darum geht es ja. Um alles andere geht es erstmal gar nicht. Und vor allem habe ich allen anderen auch gesagt, wir müssen jetzt stark sein. Wir müssen jetzt hoffen, wir müssen abwarten, was ist und was die Zukunft bringt. Mhm. Kannst du denn überhaupt, das ist Montag passiert, kannst du überhaupt, kannst du schlafen? Geht das? Wie bitte? Domian. Ich wache dreimal nachts auf, viermal. Mhm. Ich schlafe gar nicht. Mhm. Ja, das glaube ich. Morgens um 4 Uhr. klitschnass, der ganze Körper ist klitschnass, obwohl es jetzt relativ kühl geworden ist, trotz dieses Monats Hochsommer. Ja. Ich bin klitschnass. Es ist wahrscheinlich die permanente Angst, kommt ein Anruf aus dem Krankenhaus? Ich versuche auch da dauernd hinzugehen. Und das ist natürlich nach wie vor, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dieses Bild so eingebrannt in, in deiner Erinnerung hast, deinen Jungen da hängen zu sehen. Das kann ja kein Mensch nachvollziehen. Ja, vor allem, ich habe ihn selber abgenommen. Mhm. Ruckzuck, das ging innerhalb von Sekunden. Das heißt, er hat der Vorgang des Aufhängens war noch nicht lange abgeschlossen. Er hing noch nicht sehr lange dort. Das weiß man noch gar nicht, Domian. Naja, vermutlich nicht, sonst, ich meine, du hast ihm ja dann unter Umständen dann das Leben gerettet. Du hast ihm das Leben gerettet, nicht unter Umständen. Du hast ihm in dem Moment das Leben gerettet. Ja, und das sind auch so Zukunftsgedanken. Warum? Habe ich das Leben gerettet oder habe ich das vielleicht noch schwerer gemacht? Nein. Das sind alles so Gedanken. Ja, aber Markus, das hätte auch jeder gemacht. Guck mal, Domian, wenn ich bin ein bisschen festgehalten worden durch meine Chefin, wir haben noch über etwas geredet, auch privat, hätte ich dieses Gespräch abgelehnt und hätte gesagt, ich habe so einen Drang gehabt, ich muss jetzt nach Hause. Markus, du machst dir jetzt Vorwürfe, die sehr... Wenn ich nur, sagen wir mal, 30 Minuten früher nach Hause gekommen wäre, sagen wir mal lumpige 60 Minuten, hätte ich das vielleicht total verhindern können. Vielleicht aber auch überhaupt nicht. Ja oder nein? Doch. Ja, du hättest das dieses Mal verhindern können. Dann hätte er es vielleicht am nächsten Tag gemacht, wenn er das so vorgehabt hat. Ich weiß nicht. Markus, du hast im Moment... Ich mache mir immer wieder die Vorwürfe, wenn ich doch nur ein bisschen früher gekommen wäre. Ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass du das... Und wenn ich nicht aufgehalten worden wäre, dann... Aber im Moment hast du andere Sorgen. Du musst dich um deinen Jungen kümmern, du musst die Hoffnung haben. Diese Überlegung, was wäre wenn, ist im Prinzip Unsinn. Du hast das Richtige getan in der richtigen Sekunde. Du hast ihn sofort heruntergeholt. Und du hast, was jeder auch gemacht hätte, und du hast sofort den Krankenwagen geholt. Alles andere war Schicksal. Alles andere war Schicksal, das muss man so sagen. Wie kannst du denn eine Stunde vorher eine Ahnung haben, da könnte so etwas Wahnsinniges passieren? Das ist ja, aber Domian, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, jetzt kommt die Chefin, oh, ich wollte jetzt eigentlich nach Hause gehen, so. Ich habe also... Ja, aber das hat man ja in normalen Umständen auch schon mal. Mach dir jetzt, belaste dich nicht noch mit diesen Gedanken. Du hast das Richtige getan, als du da reingekommen bist. Punkt. Jetzt hoffe und setz deine ganze Energie in die Hoffnung, dass der Junge wieder gesund wird, dass er wieder wach wird. Dass es nicht so schlimme Folgen hat. Und du kümmerst dich ja sowieso in ihm, das muss ich gar nicht sagen. Ich möchte auch, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Bist du damit einverstanden? Ja, sicher. Ja. Dann legst du bitte auf, Markus, und das könnte einen Moment noch dauern. Ich weiß nicht genau, wie meine Psychologe beschäftigt ist, aber wir rufen dich gleich nochmal an. Ich bin bei dir und bei deinem Jungen. Und ich drücke alle Daumen, die ich habe, und wünsche ganz viel Kraft und Glück. Ja, Domian, alles Gute. Alles Gute, wünsche ich dir auch. Euch allen. Tschüss, Markus. Tschüsschen. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu unserem heutigen Thema, oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Sigrid, und Sigrid ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sigrid. Auch dein Kind ist schwer erkrankt. Ja, das ist richtig. Ich habe eine 15-jährige Tochter. Ja. Die ist, also unsere Diagnose haben wir eigentlich gekriegt am 1. April 2003. Da hat man meinem Kind eine Lebenserwartung von noch 3 bis 4 Monaten zugestanden. Im Jahre 2003? Ja, inzwischen sind es genau 39 Monate und seit einer anderthalb Stunden 24 Tage. Welche Diagnose hat man gestellt? Annalena hat aufgrund einer genetischen Schädigung einen rasend schnell verlaufenden Muskelschwund bekommen. Das wird vom Gehirn und vom Nervensystem ausgesteuert. Und dieser Muskelschwund hat nicht nur ihren Körper, also ihre Arme, Beine, Bauchmuskulatur und so weiter, sondern eben auch ihre Organe erfasst. Das ist eigentlich, also das ist nicht zu vergleichen mit einer Muskeldystrophie oder Atrophie. Ja. Das, man nennt das Muskelschwund, weil wir kein anderes Wort dafür haben. Also kann ich mir als Laie das so vorstellen, dass die Organe schrumpfen? Kann man die das so? Die versagen einfach den Dienst. Die versagen den Dienst. Und das Kind ist dann auch ganz, ganz abgemagert? Annalena ist nur noch Haut und Knochen, ja. Das heißt, sie kann auch nicht mehr gehen? Sie läuft immer noch, sie hat einen unheimlich starken Lebenswillen. Die Ärzte glauben seit einem Jahr schon, sie kann nicht mehr laufen. Die wundern sich jedes Mal, wenn wir reinkommen. Wie viel wiegt sie? Bitte? Wie viel wiegt sie? Im Moment noch 43 Kilo, bei einer Größe von 1 Meter, fast 1,70 Meter. Fast 1,70 Meter. Mhm. Mhm. Diese Erkrankung, die kam von heute auf morgen? Nein, ich wusste aus der Schwangerschaft, dass Anna genetisch geschädigt ist. Mhm. Aber das hat uns so 6 Jahre, haben wir eine richtig glückliche Kindheit, hat sie durchlebt. Mhm. Im 7. Jahr traten Probleme auf. Ich hatte zwar immer mal, sie hat sich anders entwickelt als meine andere Tochter. Und ich hatte immer mal gesagt, Mensch, was war denn mit diesem genetischen Defekt? Kann das aufgrund dessen sein? Mhm. Und dann wurde das erstmal immer so abgetan. Ja, und im 7. Lebensjahr hat ein Zahnarzt bei ihr an den Kieferknochen etwas erkannt, was er mir auch nicht näher erklärt hat. Aber er hat verlangt, mit unseren Fachärzten zu sprechen. Mhm. Und dann ging alles ganz schnell. Wir sind nach Münster in die Uniklinik. Mhm. Und dann wurde ein humangenetisches Gutachten erstellt. Und dann stellte sich eben raus, dass sie einen Gendefekt hat, den es auch weltweit noch nicht gegeben hat. Wir haben also keine Vergleichsmöglichkeiten. Ja, das heißt, in dem Moment, als das ausgesprochen war, das war der Schlag für euch. Das war, ja, für mich. Für dich. Ich bin mit Anna alleine. Du bist alleine, ah, ja. Mhm. Und ja, dann ging es eigentlich nur noch darum, Also wenn das so eine so seltene Erkrankung ist, dann gibt es auch keine wirklich wirksamen therapeutischen Maßnahmen. Es gibt nichts, es gibt gar nichts. Es werden die Symptome behandelt. Wir haben sehr gute Ärzte, die setzen sich sogar privat für uns ein, sind Tag und Nacht erreichbar. Ich habe die Handy- und Privatnummern von denen und weil auch bei Anna immer wieder viele Notfälle auftreten, weil dieses Krankheitsbild dauernd schwankt, wir wissen immer nicht, was der nächste Tag bringt, ne? Beschreib mir doch mal den Zustand, wie er sich so im Alltag zeigt. Du sagst, dass sie extrem abgemagert ist, dass sie schon noch ein bisschen gehen kann, aber ihr das schwerfällt. Was bedeutet, wenn die Organe versagen? Was passiert dann? Das bedeutet zum Beispiel im Moment seit kurzem, sie ernährt sich seit gut 6 Wochen von Kartoffelbrei und tiefgefrorenen Pommes, weil sie nichts anderes mehr essen mag und kann. Mhm. Sie hat also permanent eine geschwollene Zunge. Sie leidet heftig dann. Sie ist jetzt auch sehr oft sehr durcheinander. Sie hat eine schwere Leberschädigung, die man ihr auch inzwischen ansieht. Sie ist also ständig gelb verfärbt. Ja. Wie ist das mit dem ganz schlecht. Verdauung auch nicht? Ganz schlecht. Der vergangene Samstag, den möchte ich so bald nicht wieder erleben. Sie hat Nahrung ausgebrochen, die sie 3 Tage zuvor gegessen hat. Das wusste ich, weil ich hatte sie mittwochs gebeten, doch wenigstens ein bisschen Fleisch mal zu essen. Mhm. Weil ich habe natürlich auch immer Angst. Das heißt, sie hat quasi den Stuhlgang erbrochen. Kann man das sagen? Das war alles noch im Magen. Sie hat alles erbrochen. Mhm. Und alles war tiefgelb verfärbt. Mhm. Sie hat also ganz viel Gallenflüssigkeit mit ausgebrochen. Wie ist das mit der Lunge? Atmung ist seit heute ganz, ganz schlecht. Mhm. Der Arzt war heute da. Sie kriegt ganz schwer Luft. Sie ermüdet auch sehr schnell jetzt. Aber sie ermüdet schon lange sehr schnell, ne? Du bist ganz alleinerziehend und du bist ich ganz, bin alleinerziehend seit 11 Jahren, ja. Und da ist auch kein anderes Kind und niemand. Nee, meine 30-jährige Tochter, die lebt knapp 100 Kilometer von hier entfernt. Ja. Die ruft zwar hier und da mal an. Annalenas Vater hat kein Interesse an ihr. Kein Interesse. Der leibliche Vater interessiert sich nicht für das todkranke Kind. Nein, der interessiert sich nicht. Der hat, als ich die Diagnose bekam am 1. April vor 3 Jahren, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, wenn du noch was zu klären hast mit deinem Kind, solltest du das bald tun, weil er hatte den Kontakt abgelehnt. Mhm. Und dann hat er hat verlangt, dass ich den Arzt von der Schweigepflicht entbinde. Ich habe das dann auch getan und habe dem Arzt erlaubt, telefonisch Auskunft zu geben. Mhm. Der hat wirklich da angerufen und erstmal gefragt, ob das überhaupt stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss natürlich dazu sagen, du hast eben gesagt, du bist da ganz alleine mit. Ich bin nicht ganz alleine. Mhm. Ich habe nicht, dass ich jetzt irgendwie jemanden im privaten Bereich hätte, aber ich habe hier in unserer Gemeinde eine angehende Diakonin, die ist 28 Jahre alt. Die trägt ein gewaltiges Stück mit. Mhm. Ich habe ein Kinderhospiz, in dem wir schon ein paar Mal waren. Ah, ja. Die sind für mich Tag und Nacht und immer erreichbar. Du bist schon eingebunden und da sind schon Leute um dich herum, die dich unterstützen. Die Leute, die ich früher mal hatte, die haben sich verabschiedet. Ganz viele konnten es nicht ertragen. Mhm. Aber dann hat mir die Frau von unserem Arzt mal, als ich da saß und so weinte und gesagt habe, die laufen mir alle weg, ich bin da ganz bald ganz alleine mit. Mhm. Da hat die gesagt, für jeden, der geht, wird einer kommen, der bleibt. Und die hat recht gehabt, es ist nicht für jeden einer gekommen, aber es haben sich Menschen gefunden, die das Ganze mittragen. Du hast mir gerade gesagt, dass deine Tochter jetzt auch in der letzten Zeit ziemlich durcheinander ist. Manchmal, ja. Manchmal, aber vorher, und es gibt Phasen, wo sie ganz klar ist im Kopf. Ja, Annalena weiß auch, dass sie stirbt. Sie weiß, dass sie stirbt. Sie hat das im August 2003, hat sie mich mal gefragt, Mama, weißt du auch schon, dass ich sterbe? Weißt du, oder stimmt das, dass ich bald sterbe? Das heißt, sie hat es von sich aus selbst so kombiniert? Sie hat das erspürt, ja. Sie hat das nicht von jemandem erfahren. Was sagt man einem Kind, wenn ein Kind das fragt? Kann ich dir sagen. Ich hatte vorher schon mit dem Hospizverein hier aus dem Ort gesprochen. Und die haben gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Lügen oder die Wahrheit sagen. Und ich habe mich an dem Abend spontan entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Ja, ja. Ich habe ihr dann meine Geschichte über das Sterben erzählt. Ich habe erzählt, dass sie ein Sternenkind wird. Und dass sie dann ein Erdenkind als Paten hat und dass sie dann eine Verantwortung hat. Und ich habe ihr erzählt, dass sie meinen Papa wieder trifft und all solche Sachen. Ne? Und habe ihr das Sterben, Anna ist ja auch geistig behindert, man muss ihr Bilder an die Hand geben. Ach so, sie damit ist geistig, sie das versteht, was man sagt. Ne? Man muss das in Bilder eindecken. Ne? Wenn sie geistig behindert ist, umso erstaunlicher, dass sie diese Frage gestellt hat. Ja, diese geistige Behinderung, also im Hospiz zum Beispiel, die sagen immer, das kann ich nicht glauben, dass sie geistig behindert ist. Sie kann kein Wort lesen oder schreiben. Mhm. Sie kennt kein Geld, versteht auch nicht, dass Geld mal ein Ende hat irgendwo, ne? Mhm. Aber sie versteht die Zusammenhänge rund um ihre Krankheit 100%. Hast du ihr durch diese schönen Schilderungen, wie du sie gerade erzählt hast, hast du ihr die Angst nehmen können vor dem Tod? Ja. Ja. Also Annalena, dazu sagen muss, was ich ganz wichtig finde, wir Eltern, wir glauben ja ganz oft, das ist so schlimm, wir können da mit unserem Kind nicht drüber sprechen. Mhm. Aber als ich mit ihr drüber gesprochen hatte und ihr die Wahrheit gesagt habe, dass sie wirklich sterben wird, dass sie nicht so alt wird, dass sie mich mal beerdigt, ne? Mhm. Das war eine Erleichterung, sowohl für Anna als auch für mich. Mhm. Wir konnten aufhören zu lügen. Mhm. Und ja, denn im Laufe der Zeit war es so, Anna hat so viele Wünsche geäußert, dass man heute eigentlich sagen könnte, sie hat so eine Art Testament gemacht. Mhm. Ich weiß genau, von wem sie möchte, dass ich den anrufe, wenn es soweit ist. Ja. Ich weiß genau, wen sie hier nicht haben will. Was ist der Wunsch, der dich am meisten bewegt hat, den sie geäußert hat? Der Wunsch, also der ist jetzt vor kurzem erst aufgetaucht, der mich am meisten erschrocken hat. Und zwar, sie hatte mir alles gesagt, wie ihr Sarg aussehen soll und welche Lieder gespielt werden. Das wusste, hat sie mir alles gesagt. Ne? Mhm. Und jetzt, als wir vor kurzem, wir waren also am Anfang des Aprils, waren wir 2 Wochen im Kinderhospiz. Dann sind wir nach Hause gefahren und dann mussten wir als Notfall 3 Tage später wieder hin, weil der Zustand von Annalena akut lebensbedrohlich wurde. Mhm. Und dann saß sie da und sprach mit einer anderen Mutter und guckte sich ein Fotoalbum an von deren verstorbenem Kind. Mhm. Und plötzlich sagte sie zu mir, Mama, auf meinem Sarg musst du mir einen Engel malen. Sie möchte jetzt, die Wünsche von Anna, die sind so ganz normal, aber dieses, dass sie plötzlich wieder anfing, nachdem wir Sterben besprochen hatten, war es, wir wussten es beide, es gab manchmal einen kurzen Satz dazu zu sagen, aber jetzt beschäftigt sie sich intensiv damit. Das heißt, sie möchte, dass du wirklich mit Hand einen Engel malst auf ihren Sarg? Ja, ich werde das auch tun. Ich habe das heute abgeklärt. Dass, ich mache das. Wo hast du das abgeklärt? Mit der Bestatterin. Das heißt, so weit bist du auch schon, dass du mit einem... Das musste ich. Man hatte mir ja gesagt, 3 bis 4 Monate. Ja. Und Anna hatte unter anderem geäußert, sie will nicht in so einem Kühlkeller, wie die Oma war. Ja. Sie möchte lieber zu Hause bleiben und dann muss man einen Bestatter anrufen und abklären, inwieweit solche Dinge überhaupt möglich sind. Was war das für ein Gefühl für dich, dass deine Tochter noch lebte und du mit dem Bestatter schon gesprochen hast? Schlimm. Ich habe das, also bis vor ganz kurzem habe ich das nur ertragen, weil ich mich geteilt habe. Wenn ich über Anna sprechen musste, dann war ich die Krankenschwester von Annalena. Mhm. Und wenn ich habe im Vorfeld ganz viel geweint und getrauert schon. Mhm. Dann war ich ihre Mama. Mhm. Und jetzt in unserem allerletzten Hospizaufenthalt, wir sind ja jetzt 2 Wochen wieder hier, da habe ich gelernt, dass es jetzt zwingend notwendig ist, dass die Krankenschwester und die Mama wieder eine Person werden. Mhm. Weil ich habe die ganze Zeit das Sterben nur mit dem Kopf begriffen, mhm, aber nicht mit dem Herzen. Mhm. Und ich habe im Hospiz gesessen, ich bin wirklich fast verrückt geworden. Und es war gut, dass ich da war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da ist psychologische Betreuung, mhm, da ist alles richtig. Da darf man weinen, da darf man Depressionen kriegen, man darf lachen, man, mhm, es ist alles richtig. Mhm. Ich wollte gerade auch sagen, dass ich das auch sehr nachvollziehbar finde, dass du dich mit einem Bestatter schon unterhalten hast. Das muss sein, wenn so ein Kind so viele Wünsche anmeldet. Ja, das ist sehr richtig. Du hast Vorbereitungen getroffen und konntest so zum Beispiel auch sehen, ob der Bestatter ein Mensch ist, mit dem du auch dich austauschen richtig kannst und ob der auf deine Wünsche eingeht und so weiter. Das finde ich völlig in Ordnung, das zu machen, wo manch einer vielleicht immer so zusammenschreckt, aber ich verstehe das schon, ich finde das sehr gut. Für mich war das jedes Stück, was ich abgehandelt. Also am Anfang war das ja so, wenn man das Wort Sterben aussprach, mhm, in meiner Gegenwart, dann füllte sich erst der Raum, dann die Wohnung und plötzlich war die ganze Welt voll. Das war alles bedrückend. Mhm. Und dann habe ich mit Hilfe von einem Mitarbeiter vom Hospizverein hier am Ort, haben wir das Wort Sterben auseinandergenommen, mhm, in die verschiedenen Ängste, die es beinhaltet hat. Mhm. Und einige dieser Ängste und dieser unklaren Gedanken konnte man ja regeln, mhm, und konnte man abklären, sodass man da nicht mehr drüber nachdenken muss. Verstehe, zum Beispiel diesen Bereich der Bestattung. Zum Beispiel, mhm, das, mhm, genau. Oder die Entscheidung, Anna hat sich gewünscht, zu Hause sterben zu dürfen. Ja. Das ist, als ich Ja gesagt habe, habe ich noch nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich, mhm, habe seitdem viele Nächte neben ihrem Bett gesessen, mhm, und habe Angst gehabt, dass sie in diesem... Mir ist dieser Glaube verloren gegangen. Früher war das so, dass ich immer gesagt habe, es muss nur morgen werden, dann wird's besser. Mhm. Ne? Und dann, mhm, irgendwann hat, mhm, man begriffen, es kann ruhig morgen, mhm, werden, da wird nichts mehr besser. Es gibt keine Hoffnung mehr. Das Kind hat Schmerzen, das Kind hat Krampfanfälle, der allerschlimmste, den ich Gott sei Dank nicht zu Hause mit ihr erlebt habe, sondern im Hospiz, mhm, war 1 Stunde und 10 Minuten. Ein Krampf am ganzen Körper. Wenn du dann sowas siehst und daneben sitzt und siehst, wie sich das Kind quält, ich habe das gerade die anderen Anrufer auch schon gefragt, mhm, gibt es Momente, wo du denkst, sie möge erlöst werden? Ja, mhm, die gibt es. Mhm. Insbesondere jetzt, wo ich sehe, dass ihr Zustand jeden Tag, mhm, sich rapide, mhm, verschlechtert, dass sie nicht essen kann, dass, mhm, sie sitzt dann da, sie will wach bleiben und, mhm, sitzt dann und sackt in sich zusammen und die Augen fallen zu, mhm, weil sie einfach keine Kraft, ja, hat. Ne? Und ich bin der Meinung, so weh wie mir das auch tut, so gut wäre es für Anna. Sie hat, mhm, in einem ihrer oder in mehreren ihrer schweren Schmerzattacken mich gebeten und hat gesagt, Mama, du musst jetzt sagen, dass ich sterben darf. Ne? Und ich habe lange die richtigen Worte nicht finden können. Ich, mhm, habe sie dann irgendwann mit Hilfe der Psychologin aus dem Hospiz gefunden. Mhm. Welche Worte waren das dann? Ich habe meinem Kind gesagt, also im ersten Anlauf habe ich ihr gesagt, aber Anna, natürlich, ich weiß, dass du gekämpft hast und dass du alles tust und wenn du stirbst, ich bin dir nicht böse. Mhm. Aber ich freue mich natürlich, wenn du da bleibst. Und damit hatte ich ja alle Worte, mhm, vorher zunichte gemacht. Mhm. Und dann habe ich mit unserer Psychologin da im Hospiz gesprochen und habe so über Anna erzählt und erzählte dann, dass Anna, die hat so einen Tick, wenn die ins Bett musste und wollte noch eine Sendung im Fernsehen sehen, sagte, mhm, sie immer zu mir, guckst du für mich weiter? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich gucke das für dich weiter. Und dann, mhm, ging sie brav ins Bett. Mhm. Also konnten doch folgerichtig ihre Worte nur lauten, wenn sie mich fragt, Mama, muss ich bald sterben oder muss ich sterben oder ich will sterben, dass ich dann, sie hat zu mir gesagt, ich glaube, ich muss jetzt ganz bald sterben. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, Anna, wenn das so ist, dann ist das gut und richtig so. Mhm. Und dann lebe ich einfach für dich noch ein bisschen weiter. Liebe Sigrid, die Zeit in meiner Sendung ist begrenzt. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Du bist eine sehr tolle und tolle Frau, muss ich sagen. Und ich wünsche das Richtige für dein Kind und für dich. Und alles Liebe und alles Gute und ganz viel Kraft. Danke. Und auch dir möchte ich gerne anbieten, wenn du es möchtest, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Nein, das brauche ich wirklich nicht, weil ich kann immer die Psychologin, okay, in Olpe erreichen. Dann bin ich beruhigt, dass du da in guten Händen bist. Das bin ich wirklich. Ich wünsche viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören, Sigrid. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit der Uschi. Und Uschi ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Uschi. Ja, hallo. Hallo, Domian. Unser Thema heißt heute, mein Kind wird sterben. Ja, leider. Aber bei mir ist es so, dass mein Kind schon verstorben ist. Und zwar im April nach zweijährigen Krebsleiden. Im April nach zweijährigen Krebsleiden? Ja. Wie alt ist dein Kind geworden? Sie war 31 geworden und einen Tag später war sie verstorben. Mhm. Mhm. Zwei Jahre, sagst du, war das Krebsleiden. Und, ja. Und ihr wart noch in sehr engem Kontakt. Ich stutze gerade so, du sagst 31. Da ist man ja schon erwachsen, aber ein Kind bleibt ein Kind, auch wenn es schon älter ist. Ja, wir waren sehr in engem Kontakt, weil sie war sehr mutterbezogen. Sie hat sehr an mir gehangen. Habt ihr zusammen gewohnt auch? Nein, nur 12 Kilometer weiter hat sie gewohnt. Und sie war alleinstehend und hat auch eine Tochter, die wir jetzt bei uns haben. Ah ja, wie alt ist die Tochter? Sieben Jahre. Wie hat denn das Kind den Tod verkraftet und aufgefasst von der Mama? Erstaunlicherweise gut. Sie war 6 Wochen bei den Großeltern und bei ihrem Vati gewesen, also 365 Kilometer weiter. Mhm. Dort hat sie dann geweint, weil sie wieder nach Hause wollte zu uns. Und seit Mai haben wir die Kleine jetzt bei uns und sie weint auch nicht mehr. Mhm. Sie sagt nur manchmal, ihr fehlt die Mutti und abends geht sie auf den Balkon und schaut zu den Sternen und sagt, Gute Nacht, Mama, und stellt Vergleiche an, wie das hat die Mama gern gegessen und das hat die Mama gern gemacht. Mhm. Und für mich ist es halt nur sehr schwer, weil sie aussieht wie ihre Mama. Oh ja. Mhm. Ist es schwer oder ist es auch ein Trost? Es ist teilweise ein Trost, aber manchmal auch sehr, sehr schwer. Mhm. Und zwar merke ich dann, wenn ich Tage dabei habe, man steht früh auf, man ist guter Dinge, auf einmal bekommt man Herzrasen und man muss schneller atmen und dann verfällt man in Depressionen und man fängt nur an zu weinen. Mhm. Und in dem Moment tut mir das leid, dann kann ich sie auch nicht in den Arm nehmen. Mhm. Dann ist gut, dann dass mein Mann da ist und mein Sohn, der kümmert sich dann um die Kleine. In dem Moment ist dann eine Distanz und du kannst sie nicht auch nicht zärtlich zu ihr sein. Nein. Mhm. Ich habe auch schon mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass es manchmal so ist, weil ich ganz tief weine um ihre Mama und dass sie mir nicht böse sein soll, wenn ich da nicht zu ihr kommen kann. Lass uns doch noch mal ein bisschen über deine verstorbene Tochter sprechen, Uschi. Ja, vor 2 Jahren hatte sie angefangen, da wurde Brustkrebs, festgestellt. Sie hat dann halt Chemo bekommen, Bestrahlung, hatte sie eigentlich alles gut überstanden und ein Jahr später war der Krebs wieder da, war er diesmal in die Lymphbahn drin, wieder Chemo. Natürlich die ganzen Nachwirkungen, die sie hatte und trotzdem das Kind, sie hat alles wunderbar gemeistert. Dann voriges Jahr im Oktober war an dieser Stelle, wo es ganz schlimm war, der Krebs weg. Und da war für uns auch wieder Hoffnung gewesen. Und jetzt im Februar hat man festgestellt, dass auch schon der Kopf befallen ist. Und sie wollte nicht sterben. Und sie hat immer gesagt zu mir, Mama, ich werde nicht sterben. Ich werde mein Kind großziehen. Dann hat sie wieder Bestrahlung bekommen. Die stärkste, die es gab, 10 Stück. Und nach den 10 Bestrahlungen haben wir dann auch erfahren, dass es dann schon in Knochen war. Wir hatten irgendwie immer noch gehofft und sie hat mir auch immer glauben gelassen, dass es wieder besser wird. Und ich wusste aber dann, dass es nicht besser wird. Und da gab es in der Klinik eine Psychologin, die mir geraten hatte, dass ich ihr sagen muss, dass ich sterben wird. Und das habe ich getan und daraufhin hat sie mich aus der Wohnung verwiesen. Und ich bin dann einen Tag später wieder hin und habe zu ihr gesagt, ich glaube ihr, dass sie nicht sterben wird. Und so war eigentlich alles unausgesprochen gewesen. Also, ich hake da nochmal ein. Du hast deiner Tochter gesagt, dass sie sterben wird. Ja. Und daraufhin hat sie dich der Wohnung verwiesen. Ja. Weil sie so schockiert war, weil sie das nicht hören wollte. Sie wollte es nicht hören und sie wollte mich schonen. Ja. Und hinterher hast du dann wieder gesagt, du glaubst, dass sie es schaffen wird. Ja. Und so seid ihr, und mehr wurde dann auch nicht darüber gesprochen, bis zum Ende. Nein, und dann war das ja so, am 1. April ist sie ins Koma gefallen, da hat es 720 Zuckerschock gehabt. Und dann war ich bei ihr, aber sie hat es eigentlich wieder geschafft. Und da war sie die Woche über auch, hat wieder gelacht und alles. Und ich habe eigentlich auch wieder Hoffnung gehabt. Und am Sonntag, das war der 9. April, April, glaube ich, jetzt, mhm. ja, haben wir sie nach Hause geholt zu uns. Mhm. Da ging ihr es gut und Montag hatte sie nur geschlafen. Und Dienstag hatte sie Geburtstag und ich habe sie geweckt. Mhm. Und dann hat sie furchtbar geschrien vor Schmerzen. Und das Schlimme ist, ich höre die Schreie heute noch. Mhm. Und da mussten wir sie leider wieder in die Klinik bringen. Ist sie dann in der Klinik verstorben? Am Mittwoch, ja. Mhm. In meinen Armen. In deinen Armen. Mhm. Wir konnten auch nicht mehr miteinander reden. Du hast vorhin gesagt, es ist so viel Unausgesprochenes geblieben. Was ist das, was du am meisten bedauerst, worüber nicht gesprochen wurde? Über den Tod. Über den Tod? Ja. Mhm. Das Einzige, was sie eigentlich schon mal voriges Jahr gesagt hat, dass wir die Kleine bitte großziehen möchten. Mhm. Und der Vater hat sich bereit erklärt, sein Kind selbst großzuziehen. Mhm. Aber die Michelle möchte das nicht. Die möchte bei uns bleiben. Das ist die Kleine. Mhm. Mhm. Du sagst, du bedauerst das, dass ihr nicht über den Tod gesprochen habt. Warum bedauerst du das so sehr? Weil ich sie auch nicht fragen konnte, was sie eben jetzt gerne gehabt hätte. Wie, vor allem, es gibt ja auch viele Projekte, neue Projekte. Friedwald und mhm. Ja, man konnte nicht darüber reden. Also man konnte nicht über Bestattung reden und die letzten Wünsche. Ja. All sowas. Das wäre dir wichtig gewesen, das noch zu erfahren. So musstet ihr es dann einfach so entscheiden. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Richtig. Hast du noch mehrere Kinder? Ja, ich habe noch einen Sohn, 23. Mhm. Er war auch, in der Zeit, wo sie krank war, wollte er eigentlich von dem Thema Krebs nichts wissen und konnte auch nicht weinen. Mhm. Und an dem Tag, wo sie gestorben war, ist er von der Arbeit gekommen und hat sich an ihr Bett gesetzt und hat endlich, ich muss sagen, endlich furchtbar geweint. Er hat mal losgelassen. Mhm. Wie ist das für dich, dass du dein, es ist ja für Eltern mit der schlimmste Gedanke, dass die Kinder vor ihnen sterben. Ja. Es ist ein Kind von dir verstorben. Wie ist es für dich? Wie empfindest du das? Schlimm, dass an den Tagen, wo es mir so schlecht geht, dass es da vielleicht ein bisschen egoistisch ist, dass ich dann weine und zu meiner Tochter sage, hol mich doch bitte zu dir. Mhm. Das überkommt es. Man möchte es nicht, aber es überkommt einfach. Ja, es ist vielleicht auch so ein Ausspruch aus der Not heraus, aus der Trauernot heraus, den man dann vielleicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann auch wieder bereut. Ja, ich bereue das dann schon, weil mein Mann ist dann auch immer ziemlich fertig, weil er Angst um mich hat. Mhm. Und er damit auch nicht umgehen kann, dass ich dann so eine Depression habe. Gibt es denn ernsthaft manchmal, gab es ernsthaft eine Überlegung, dass du dir das Leben nehmen wolltest? Nein. Das nicht? Nein. Ja, du hast die Kleine. Du hast die Kleine, du hast eine große Verantwortung zu tragen. Und mein Sohn, ja. Mhm. Aber es ist ihm halt sehr, sehr schwer und vor allem, es waren ja die 14 Tage, eigentlich die schlimmsten 14 Tage in meinem Leben. Mhm. Weil ich dann mitbekommen habe, wie sie gelitten hat und die Schmerzen und die Schreie, das ist sehr schlimm gewesen. Wenn man ein Kind verloren hat, so wie du es jetzt, wie es bei dir geschehen ist, hat man da eine besondere Angst, das andere Kind auch noch zu verlieren? Ja, er schimpft ja schon manchmal und zwar, wenn er später kommt, rufe ich ihn an. Mhm. Das ist schlimm, ja, man hat wirklich viel Angst. Die dann viel übersteigerter ist als vorher wahrscheinlich, ne? Dass ja. man da den ganzen Augenmerk dann auf das andere Kind lenkt. Richtig, aber er versteht mich zum Glück auch ein bisschen und es gibt da zum Glück keinen Streit. Mhm. Liebe Uschi, ich wünsche dir weiterhin viel Kraft bei der Trauerbewältigung. Dankeschön. Und ich wünsche dir vor allen Dingen auch viel Kraft bei der Erziehung des Kindes. Und das ist ja auch, ich war gerade auch hin und her gerissen, als du mir das so erzählt hast. Ich verstehe das, dass man dann vielleicht erinnert wird an die Tochter und dann so eine ganz tiefe Traurigkeit kommt. Mhm. Aber irgendwo ist es ja auch ein Glück, dass das Kind da ist. Ja, irgendwie schon, ja. Ich wünsche euch allen alles Gute von Herzen. Danke, Domian, und euch alles Gute. Dankeschön, tschüss, Uschi. Tschüss. Tschüss. Hier ist Claudia. Claudia ist 29 Jahre alt. Guten Morgen, Claudia. Hallo. Hast du ein schwer krankes Kind? Ein verdammt schwer krankes Kind, ja. Leider. Wie alt ist dein Kind, Claudia? Mein Sohn ist 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Der wird jetzt am 28. Juni 9. Mhm. Was für eine Erkrankung hat er? Er hat eine tödliche Muskeldystrophie von Typ Duchenne, so heißt die. Magst du es mal erklären für den Laien auch, was diese Krankheit bedeutet? Ja, das, Julian fehlt ein Gen für diesen Muskelaufbau. Mhm. Das und er heißt, wird halt immer mehr die Muskeln verlieren. Ja, wir hatten ja gerade schon so einen ähnlichen Fall. Das heißt, es gibt kaum Muskulatur mehr am Körper. Genau. Mhm. Also er ist ganz dünn und er wiegt nur 21 Kilo. 21 Kilo mehr. Mhm. Einer Körpergröße von 1,28. Mhm. Sind die inneren Organe auch betroffen, dass die schrumpfen oder dass die nicht funktionieren, so wie sie funktionieren sollten? Ja, das fängt irgendwann an. Das ist so, dass die Brustmuskulatur, wie Herzmuskulatur, weil das sind ja halt alles diese Muskeln, die irgendwann einfach nicht mehr arbeiten können, weil die Kraft nicht mehr da ist. Wie lange hat dein Kind diese Erkrankung schon? Also mein Kind hat diese Erkrankung schon sein ganzes Leben lang. Traurig ist nur, dass die Ärzte mir das nie geglaubt haben, dass mein Sohn krank ist. Und das heißt, am Anfang lief er noch so rum und war noch ein relativ normales Kind, aber du hast irgendwas bemerkt schon? Ja, ich habe das von Anfang an bemerkt, weil Julian erst mit 2 gelaufen ist. Mhm. Er konnte nie Treppen steigen, hüpfen, springen, rennen, alles das, was dazugehörte. Mhm. In welchem Alter hat man das dann diagnostiziert? Wie alt war er da? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Wie ist der Zustand im Moment? Liegt er nur im Bett oder kann er sich noch bewegen? Also zu Hause kann er sich noch so bewegen, aber längere Strecken, da brauchen wir den Rollstuhl. Mhm. Und ja, das für mich ist das nicht einfach. Heute, der Tag ist sowieso für mich nicht der einfachste Tag, weil ich heute eine meiner schwersten Gänge hatte, die ich in meinem Leben hatte. Was hast du gemacht? Ich habe meine Mama begraben heute. Das kommt jetzt zu der ganzen unglücklichen Situation, kam das auch noch hinzu, dass deine Mutter gestorben ist. Das ist seine Oma gewesen, sein Heiligtum gewesen und sie wollte immer für uns da sein und meine Mama ist 48 geworden nur. Das heißt, heute ist ein ganz unfassbar schlimmer Tag für dich. Ja, also heute habe ich mir dann irgendwann mal gewünscht, nicht mehr da zu sein, ja. Mhm. Hat der Kleine das mitbekommen, dass die Oma tot ist? Ja. Ja. Er weiß es. Mhm. Er ist so geistig, aber auch ganz normal. Ja, das ist er. Mhm. Wir haben gerade ja schon so einige Meinungen gehört, hast du mit ihm darüber gesprochen, wie schwer krank er ist und dass es vielleicht keine Hoffnung gibt oder dass er sterben muss, oder hat er das gefragt? Ja, er weiß das. Aber er wusste das nicht von mir. Es war ein Mensch, in meinem Kreis, der ziemlich taktlos ihm erzählt hat. Irgendjemand hat ihm gesagt, Kind, du musst sterben? Oder? Ja, das ist mein Ex-Mann gewesen, der irgendwann mal gesagt hat, weil er so wütend war, weil er die Hosen voll hatte, weil das ist ja halt auch eine Muskulatur wohl, der dann gesagt hat, irgendwann muss ich das nicht mehr mitmachen, du wirst ja sowieso bald sterben. Ach, wie schrecklich. Wie schrecklich. Gott, wie kann man sowas machen? Ja. Wie hat der Junge das denn dann aufgefasst? Der hat das gar nicht glauben können, was ihm da passiert. Er hat mich auch gefragt, direkt darauf angesprochen. Er hat ganz fürchterlich geweint und er sagt, Mama, was stimmt nicht mit mir? Und ich musste natürlich versuchen zu retten, was zu retten ist. Ja. Und wie sagst du es denn heute? Gibst du ihm Mut, dass er am Leben bleiben wird? Oder hat er nochmal gefragt und du hast das auch bestätigt? Nein, ich bestätige ihm das, weil wenn ich ihm sagen würde, dass du alt werden würdest, dann würde ich ihn anlügen. Und er weiß sehr genau über seine Krankheit Bescheid. Er merkt ja auch von Tag zu Tag, dass es immer schlimmer wird. Was sind denn die Prognosen, die Zeitprognosen? Ich weiß, das ist immer sehr schwer, aber was haben die Ärzte dir irgendetwas gesagt? Nein, man kann für diese Krankheit keine Prognosen stellen. Das heißt, manche sagen 5 Jahre, 10 Jahre. Also insgesamt wird der Mensch 5 oder 10 Jahre alt. Ja. Das heißt, du lebst auch mit diesem Damoklesschwert über dir, dass es immer ständig passieren kann, aber es kann auch noch eine ganze Weile gut gehen. Ja, das stimmt. Liebe Claudia, die Sendung ist leider jetzt rum. Das tut mir sehr leid. Ich weiß. Wir werden dich aber gleich auf jeden Fall nochmal zurückrufen. Ich möchte dir von dieser Stelle aus auch von ganzem Herzen alles Gute und ganz viel Kraft wünschen. Vielen, vielen Dank. Und wir rufen dich auf jeden Fall gleich wieder an. Ja, vielen Dank. Alles Liebe, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und so, tschüss, bis morgen.